Welt am Draht. Thema heute: Wem gehört das Internet? Mit Michael Stein. Willkommen. Es wird eng im Internet. Video-Downloads, Internetfernsehen, Musiktauschbörsen. Dienste dieser Art werden immer populärer. Kein Wunder, denn immer mehr Privathaushalte besitzen inzwischen einen breitbandigen Internetanschluss. Und viele neue Daten drängen ins Netz. Schon bald soll jeder Gegenstand auf der Welt eine eindeutige Internetadresse besitzen und mit anderen kommunizieren können. Jetzt warnen Experten aber vor dem drohenden Netzinfarkt schon im Jahr 2010. Es dauere nicht mehr lange und das Internet werde so überlastet sein, dass es schließlich zum Kollaps kommen wird, so die Prognose. Muss man etwas dagegen tun? Und wenn ja, wer müsste oder wer könnte etwas dagegen tun? Wer plant und strukturiert überhaupt das weltweite Datennetz? Das Thema. Wenn wir heute von dem Internet sprechen, dann haben wohl nur die wenigsten von uns eine Vorstellung davon, wie dieses Computernetz eigentlich ganz praktisch aussieht. Wo die Leitungen entlanglaufen, über die unsere Musikdaten oder E-Mails flitzen. Mein Kollege Dirk Asendorp wollte es genauer wissen. Und er hat den Ort in Deutschland gesucht und besucht, wo Deutschland ans Internet angeschlossen ist. Wo der Leuchtturm ist, rechts davon ist die Weiße Düne, FKK-Strand und so weiter. Und davon rechts kreuzt das Kabel die Insel und geht dann in die Nordsee. Das Kabel, von dem Helmut Feken spricht, ist der Nabel, der Deutschland mit dem Rest der Welt verbindet. TAT-14 heißt die 15.000 Kilometer lange Leitung, die vom Nordseestrand direkt an die Ostküste der USA führt. Die Herstellung der 8 hauchdünnen Glasfaserkabel mit ihrem dicken Schutzmantel und die Verlegung auf den Boden des Atlantiks haben 1,2 Milliarden Euro gekostet. Theoretisch könnten 15 Millionen Telefonate gleichzeitig darüber geführt werden. Doch Gespräche zwischen Menschen füllen heute nur noch einen Bruchteil der Kapazität in den Millionen Kilometern Seekabel, die sich kreuz und quer über die Ozeane schlingen. Für über 80% des globalen Datenverkehrs sorgt heute das Internet. 1.300 Milliarden Zeichen pro Sekunde kann TAT-14 übertragen. Schon nach einer Minute wäre der komplette Text aller Bücher aus 50 Bibliotheken auf der anderen Seite des Atlantiks. Oder auch nicht, wenn mal wieder ein Anker, eines der Unterseekabel zerrissen oder kurz vor dem Deich jemand an der falschen Stelle eine Grube ausgehoben hat. Drüben, wo die Windmühlen stehen, da haben die Kabel verlegt, Elektrokabel, mit einer Fräse, einen Graben gefräst und dann unser Stromversorgungskabel, was bis zum Deich separat verlegt ist, parallel zum Glasfaserkabel, das haben die schön durchgefräst, 30 cm zwischenweg. Da hatten wir natürlich das Problem. Nach über 40 Jahren im Dienst der Fernmeldetechnik genießt Helmut Feken inzwischen den Vorruhestand. Doch an den Leitungsbruch kann er sich gut erinnern und daran, wie er seine 30 Kollegen in der Seekabel-Endstelle der Telekom ins Schwitzen gebracht hat. Dort, ein paar Kilometer vom Deich entfernt, im alten Postamt der ostfriesischen Kleinstadt Norden, fing es an zu piepen. Dieses akustische Signal bekommen wir in dem Moment, wo irgendetwas bei uns ausfällt, sei es eine Verbindung, eine Seekabelkomponente, egal was, sobald irgendwo eine Unregelmäßigkeit in der Technik auftaucht, bekommen wir einen solchen Alarm. Es rennt also innerhalb von Sekunden jemand zu einem solchen Bildschirm und holt sich die erste Information, um dann auch weiter aktiv zu werden. Also dieser harmlose Alarm verursacht doch eine ganze Menge an Nervosität. Der Alarm ist im gesamten Gebäude zu hören, bis in die Toiletten. Es gibt also keinen Ort, vor dem man sich vor diesem Alarm ja flüchten könnte. Für Jürgen Ritter ist die virtuelle Welt des Internet eine ziemlich reale Sache, für die er sich schon so manche Nacht auf Fehlersuche um die Ohren schlagen musste. Ritter ist Chef der Seekabel-Endstelle. Über seinem Schreibtisch hängt eine Weltkarte, auf der viele Linien im kleinen Norden zusammenlaufen. Auch CIMI-W3 beginnt hier, das mit 39.000 Kilometern längste Seekabel. Es verbindet Europa durch den Suezkanal mit Indien, Japan und Australien. Erst Anfang Februar musste es als Ersatz für zwei andere Leitungen einspringen, die vor Ägypten von ankernden Schiffen zerrissen worden waren und das Internet bis nach Indien ausbremsten. Falls einmal eines der von Norden aus betreuten Kabel Probleme macht, wird es hektisch in der Seekabelendstelle. Wir machen dann Telefonkonferenzen, in denen sämtliche beteiligten Ersatzschaltstellen drin sind. Und das ist also dann ein heilloses Durcheinander. Da muss erst London schalten, dann schaltet Norden, dann schaltet vielleicht mal Paris. oder die Gegenstelle in Gunhilly. Und so wird dann also die Ersatzschaltverbindung aufgebaut. Das heißt dann Norden ready for patching, dann wird dann also geschaltet, dann wird gemessen und dann kann man sehen, wie weit die Verbindung schon geschaltet ist. Und innerhalb einer Stunde muss eine solche Verbindung dann auch wieder funktionsfähig sein. Seekabel sind die Stütze der virtuellen Welt und inzwischen gibt es so viele von ihnen, dass sich für fast jeden Ausfall relativ schnell eine passende Umleitung findet. Beim Surfen ist meist nichts davon zu merken, dass der Datenverkehr dann statt auf direktem Weg durch den Suezkanal andersherum um den Globus über Atlantik und Pazifik nach Indien führt. Die meisten Seekabel sind noch in Hand von Konsortien der ehemaligen staatlichen Postmonopole. An rund 300.000 Kilometern Seekabel ist zum Beispiel die Deutsche Telekom beteiligt. Doch der Internetboom hat zunehmend auch Privatanbieter in das Datenübertragungsgeschäft gelockt. Die Überkapazitäten, die dabei vor einigen Jahren entstanden waren, sind inzwischen vom rasant wachsenden Internetverkehr wieder gefüllt worden. Das Rechenzentrum eines kleinen Internetproviders in Bremen. Gut gekühlt surren hier 50 Festplatten und versorgen ein paar hundert Kunden mit einem Zugang zum Netz und Speicherplatz für ihre E-Mails und Websites. Über 500 Millionen derartige Server sind weltweit rund um die Uhr mit dem Internet verbunden. Dazu kommen sogenannte Internetknoten, an denen die verschiedenen privaten, staatlichen oder universitären Netze zusammenlaufen. Einer der weltweit wichtigsten, der German Internet Exchange, befindet sich in Frankfurt. Besonders leistungsfähige Kabel, sogenannte Backbones, verbinden die Knoten untereinander und mit den Seekabelendstellen. So vielfältig wie die Infrastruktur sind auch die vertraglichen Beziehungen zwischen den Besitzern der einzelnen Komponenten. Also es sind furchtbar viele daran beteiligt. Und diese Komplexität ist natürlich eine neue Stufe, wenn ich das mal vergleiche, meinetwegen früher mit Telekommunikation. Da hat man auch schon die Leiter, aber das lag doch meist bei den Telekommunikationsunternehmen und dann zu Hause hat man sein Telefon an der Wand. Das war's dann. Ja, also das ist heute viel komplexer. Christoph Meinl, Direktor des Hasso-Plattner-Instituts für Software-Systemtechnik in Potsdam und Palo Alto, sieht darin durchaus einen Vorteil. Die Komplexität kann aber auch ein Schutz sein, weil so viele Spieler dabei sind und sie eint das gemeinsame Interesse, diese Kommunikation auf der Basis der Internettechnik voranzubringen, dass ich dort eigentlich optimistisch bin, dass sich in dieser Allianz immer genügend Kräfte finden, dafür zu sorgen, dass diese Infrastruktur wächst und gedeiht. Eine Infrastruktur, die ja heute schon irgendwie so lebenswichtig ist, wenn Sie sehen, medizinische Sachen hängen daran, Notfallsysteme hängen dran, staatliche Sicherheitssysteme dran, Fluggeschichten hängen dran. Also dass da keiner es sich leisten kann, dass dort irgendwie was ungeklärt, rudimentär zurückwächst. Also das wird weiter wachsen und sich stabilisieren. Eine zentrale Steuerung hat und braucht das Internet nicht. Gerade seine Vielfalt und Aufteilung auf hunderte Seekabel, Backbones und Millionen Serverparks sind die beste Garantie für das stabile Funktionieren. Und doch ist die Entscheidungshoheit über Pflege und Weiterentwicklung der technischen Grundlagen in einem einzigen Land konzentriert. Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, kurz ICANN genannt, verwaltet die oberste Ebene der Webadressen, insbesondere die weltweit wichtigste, .com. ICANN ist zwar eine gemeinnützige Organisation, untersteht jedoch dem amerikanischen Handelsministerium. In der Sicherung der Funktionstüchtigkeit des Internets, da spielt die USA eine besondere Rolle. Die USA sagt, wir haben bisher garantiert, dass es funktioniert. Wenn wir jetzt alle anfangen hier zu debattieren, dann kann sein, dass wir dann das Internet nicht mehr richtig nutzen können. Und deswegen haben wir da zunächst mal kein Interesse. Es ist so, dass es transparenter ist. Also es dürfen auch Nicht-Amerikaner zunehmend mitspielen. Aber in entscheidenden Positionen behält sich das die USA vor. Und da gibt es immer auch das wesentliche Argument, dass dort sehr deutlich bezahlt wird. Also sehr viel Geld reingesteckt wird. eBay, AOL, Sun, Amazon, Yahoo, Symantec, Microsoft. Die Liste der milliardenschweren Internetunternehmen ist lang und fast rein amerikanisch. In den USA wurde das Netz im Auftrag des Pentagon entwickelt. Hier erlebte es seinen ersten Boom. Hier pumpen Risikokapitalgesellschaften unvorstellbare Summen in die Entwicklung der virtuellen Welt. Immer in der Hoffnung, dass am Ende ganz reale Dollars zurückfließen. Mit einem Jahresumsatz von über 15 Milliarden ist Google der größte unter den Großen. Im Foyer des Googleplex, so wird das Hauptquartier in Mountain View bei San Francisco genannt, leuchtet ein gläserner Globus, auf dem dicht gedrängte farbige Balken die 15.000 Suchanfragen darstellen, die Google pro Sekunde beantwortet. All around the world in real time, and each color represents a different language. Rund um die Welt steht dabei jede Farbe für eine andere Sprache, erklärt Google-Abteilungsleiter Anthony Ravitz. Ein verdammt schlauer Kollege hat das in seiner Freizeit gebaut. Ziemlich cool, oder? Vom futuristischen Googleplex zurück auf den windigen Nordseedeich. Helmut Feken erinnert sich an den Totalausfall von TAT 14, der Datenautobahn zwischen Deutschland und den USA. Diesmal war der Fehler schnell gefunden. Das können wir ja ausmessen, ne? Aufgrund der Kilometerzahl und so weiter, und dann gibt es den Plan, wo das Kabel eingezeichnet ist und kann sagen, da ist es. Und diese Reparatur war aber relativ schnell zu machen, weil A, die Firma sich gemeldet hatte, zum anderen unsere Kabelleute schnell vor Ort waren und innerhalb von 4 Stunden war der Fehler wieder beseitigt. Reißt das Kabel in der Tiefsee, kann es im schlimmsten Fall einige Wochen dauern, bis Spezialschiffe beide Enden geborgen und neu verbunden haben. Auch gegen Sabotage und Hackerangriffe muss die reale Seite der virtuellen Welt gut geschützt werden. Jürgen Ridder, der Herr über den Kabelsalat im alten Postamt von Norden, hatte sogar den Verfassungsschutz im Haus und hat die Geheimdienstler von der Sicherheit der Seekabelendstelle überzeugt. Wenn Sie hier einen solchen Stecker jetzt ziehen würden, dann würden Sie sofort 2000 Telefonkanäle außer Betrieb nehmen und Sie bekämen ein Problem mit mir. Und Sie sehen auch, dass unsere Seekabelkomponenten durch Codeschlösser geschützt sind. Und wir haben auch ein neues Sicherheitskonzept ausgearbeitet mit elektronischem Zugangssystem und so weiter. Hier kommt keine Maus unerkannt rein. Sie hören die Sendung Welt am Draht auf SWR 2. Und wir wollen noch ein wenig weiter hinter die Kulissen des Internets schauen und jemanden fragen, der sich damit ganz besonders gut auskennt. Klaus Birkenbiel ist ein echter Internetpionier, von Hause aus Mathematiker. Er war in den 80er Jahren maßgeblich am Aufbau des Internet beteiligt und er war Chef des deutschen und österreichischen Büros einer Organisation, die World Wide Web Consortium oder kurz W3C heißt. Herr Birkenbiel, was genau macht dieses W3C? Als Tim Berners-Lee, der ja Anfang der 90er Jahre im Forschungszentrum CERN das World Wide Web entwickelt hat, merkte, das wird ein Erfolg, war eine der größten Sorgen, die Sache könnte auseinanderbrechen. Damals lieferten sich also die Firmen Netscape und Microsoft große Gefechte mit ihren Browsern. Jeder versuchte, die Entwicklung des World Wide Web in eine andere Richtung zu drängen. Und damit die Geschichte nicht auseinanderbricht, hat Tim Berners-Lee damals ein Industriekonsortium ins Leben gerufen und dieses Konsortium versucht seither Browserhersteller, Benutzer, Webseiten, Entwickler und wen auch immer auf gemeinsame Regeln für das World Wide Web zu verpflichten, auf das die Geschichte nicht auseinanderbricht und man nachher ein Microsoft Web hat und ein Adobe Web und ein weiß nicht was Web, sondern das Ganze nach wie vor zusammenpasst. Das W3C legt also die Regeln fest, nach denen die Daten durchs Internet flitzen. War es auch das W3C, das sich die Struktur des Internet, des WWW, ausgedacht hat? Zur Struktur ein Satz, es gibt keine. Das Internet war von Anfang an so konzipiert, dass jederzeit jemand vorbeikommen konnte und konnte sagen, ich habe hier ein Stück Internet und sich mit dem Restlichen verbinden und damit wurde das Internet wieder größer. Und genau so eine gewachsene Struktur stellt das Internet heute dar. Und wenn man versuchen würde, das, was heute das Internet ist, auf einem, sagen wir, Blatt Papier aufzuzeichnen, was käme dabei heraus? Ja, das ist ganz merkwürdig, das wird immer wieder versucht. Und wenn man nachher sich das Blatt Papier betrachtet, ist es im Wesentlichen schwarz geworden, weil es so viele Verbindungen und Pfade gibt. Im Endeffekt besteht das Internet aus einer Gruppe von Rechnern, an die viele Leitungen angeschlossen sind. Das sind dann die Router. Und jeder Router weiß, wenn ein Paket, also ein Datenpaket, übers Internet reinkommt, steht drauf eine Adresse, wo es hingehen soll. Dann guckt er in seine Tabelle nach und schiebt das auf eine der Leitungen, die für diese Adresse zugelassen sind. Wenn es auf der Leitung nicht geht, guckt er nach, ob er noch eine Leitung hat dafür, schiebt es auf die nächste. Ist das denn auch ein Grund dafür, warum das Internet im Grunde als unverwundbar gilt, auch wenn immer wieder wüste Bedrohungsszenarien auftauchen? Wir haben immer wieder Gefährdungssituationen im Internet, weil es halt Stellen gibt, wo sehr viel Verkehr durchläuft. Und es ist verschiedentlich schon passiert, zum Beispiel auch damals am 11. September, dass ein Nebeneffekt war, dass bestimmte Teile vom Internet eine Zeit lang nicht erreichbar waren oder mal weggebrochen sind. Es gab Geschichten, dass in großen Routern Filter eingesetzt wurden, die nicht in Ordnung waren, dass dann irgendwelche Teile nicht erreichbar waren. Also solche Sachen passieren immer wieder. Aber einen Punkt zu identifizieren, von dem aus man die ganze Geschichte jetzt lahmlegen könnte, ist eine richtig große Herausforderung. Was passiert denn, wenn es irgendwo im Internet eine Störung gibt? Die Probleme treten normalerweise nur lokal auf, und wenn an einer Stelle lokal Probleme auftreten, das wird festgestellt, sucht sich der Verkehr mehr oder weniger automatisch einen anderen Weg. Das ist so ungefähr wie wenn irgendwo eine Autobahn gesperrt ist, fährt man drumherum. Und das macht es, machen die Datenpakete ganz genauso. Insofern, dieses Angriffsszenario, was Sie fürs Internet haben, ist so ähnlich wie wenn Sie sagen, okay, wie kann ich den Verkehr auf den Autobahnen komplett lahmlegen? Das wäre das gleiche Prinzip, das heißt, Sie müssten im Prinzip an alle großen Autobahnkreuze müssen Sie eine Bombe legen, dann wird es schon ziemlich lahm, es entstehen Staus und so weiter. Und im Internet können Sie davon ausgehen, es ist ziemlich das gleiche Prinzip. Es gibt keine Autobahnzentrale, wo aller Verkehr drüber läuft, sondern es gibt eine Menge Abzweigungen, ein paar Knotenpunkte und so weiter. Aber im Endeffekt komplett alles lahmzulegen, ist eine wirklich schwierige Aufgabe. Nun gibt es ja Experten, die behaupten, dass das Netz schon 2010 völlig zum Stillstand kommen wird, weil es von all den Multimedia-Daten derartig verstopft wird. Naja, ich denke, es ist eigentlich genau andersrum. Diese ganzen Multimedia-Daten werden ja zum Teil, denken Sie an die großen Reklamen, die T-Home und so weiter da machen, provoziert, um die Netze halbwegs auszulasten und um die breitbandigen DSL-Anschlüsse verkaufen zu können. Das heißt, dank Glasfasertechnologie und dank Geschwindigkeitswachstum bei der Hardware erfahren wir eigentlich seit den letzten 10 Jahren eine enorme Verbesserung in der Performance des Internets. Staus werden eher aufgelöst, als dass neue entstehen. Sie sehen das zum Beispiel, ja, vor 10 Jahren ziemlich genau kam der Begriff auf vom World Wide Waiting statt World Wide Web. Das ist heute nicht mehr wahr. Ja, Sie können heute Videos im Web gucken an den meisten DSL-Anschlüssen. Ihre Mail fließt einfach durch. Dass Sie für einen einseitigen Bildschirm 5 Minuten warten, wie noch vor 10 Jahren, kommt nicht mehr vor. Und das hängt damit zusammen, dass es sind mehr Verbindungen geworden. Die Verbindungen sind schneller geworden. Die Router werden leistungsfähiger. So leistungsfähig, dass selbst der Multimedia-Verkehr es im Moment noch nicht schafft, die Sachen lahmzulegen. Was zum Beispiel überhaupt nicht auffällt bei dem Verkehr, ist, dass heutzutage irgendwas zwischen 80% und 90% aller E-Mails, die durchs Netz wandern, Spam sind, ja, die kein Mensch haben will, der nur das Netz eigentlich verstopft, aber auf den Leitungen merken sie nichts davon. Klaus Birkenbiel, Wissenschaftler und ehemals Leiter des deutschen und österreichischen Büros des World Wide Web Konsortiums. Vielen Dank für das Gespräch. Das Internet ist neutral. Es ist ihm egal, welche Arten von Daten transportiert werden und wohin. Genau diese Netzneutralität gerät allerdings zunehmend in Gefahr, denn schließlich geht es im Netz mittlerweile vor allem ums Geldverdienen. War es früher zum Beispiel egal, welches Datenpaket zuerst transportiert wurde, spielt das zunehmend eine Rolle. Denn die Datenpakete, aus denen ein, sagen wir, Videofilm besteht, die müssen möglichst schnell hintereinander durchs Netz flitzen, damit es beim Zuschauer nicht ruckelt. Neue Regeln für den Datentransport müssen also her. Dirk Asendopf berichtet. When my partner Robert Kahn and I started designing the Internet in 1973, als ich 1973 zusammen mit Robert Kahn begann, das Internet zu entwerfen, da wussten wir nur, dass wir noch nicht wissen, welche Telekommunikationssysteme später einmal erfunden werden würden. Aber wir wollten das Internet unbedingt zukunftssicher machen. Es sollte mit jeder neu erfundenen Übertragungs- und Vermittlungstechnik funktionieren. On any newly invented transmission and switching technology. Vinton Cerf, einer der beiden Väter des Internet. Seit 35 Jahren beweist ihre Erfindung große Anpassungsfähigkeit. Das passende Motto trägt der inzwischen 64-jährige Cerf als Wortspiel auf dem T-Shirt unter seinem Anzug. IP on everything steht dort. Und gemeint ist keineswegs, dass er überall hinpinkelt, sondern dass das Internetprotokoll, abgekürzt IP, alle beliebigen Daten mit gleicher Zuverlässigkeit überträgt, egal mit welchem Computer sie erzeugt wurden und ob es sich dabei um E-Mail, ein Videoclip, ein Hörfunkprogramm, eine Fotoserie oder ein digitalisiertes Telefongespräch handelt. Netzneutralität heißt dieses Prinzip und für die Väter des Internet bedeutet es weit mehr als nur ein technisches Verfahren. We want people to experiment with new ideas. Wir wollen, dass Leute sich frei fühlen, mit neuen Ideen zu experimentieren. Und die Erfolgreichen sollen große ökonomische Bedeutung im Netz bekommen oder zu bedeutenden Anbietern von Information und Service im Netz werden. Und solange die Netzneutralität erhalten bleibt, soll jeder User im Netz jede Anwendung irgendwo auf der Welt erreichen und ausprobieren können. Es geht um die Erhaltung von Offenheit und Freiheit des Zugangs und der Erfindungen im Netz. Das ist der demokratischste Zugang zu Informationen, den die Weltgeschichte je erlebt hat. This is the most democratic kind of information access that ever has existed in the history of the world. Doch jetzt gerät die Neutralität des Netzes in Gefahr. Die alten Regeln funktionieren wunderbar, solange es egal ist, in welcher Reihenfolge die abgeschickten Datenpakete beim Empfänger ankommen und ob der Transport eine ganze Sekunde oder einen Bruchteil davon dauert. Das ist beim Versand von E-Mail oder dem Aufrufen einer einfachen Website der Fall. Beim Herunterladen großer Dateien, zum Beispiel Software, Musikstücke oder Videos, kann eine Zeitverzögerung bereits nerven. Internetanwendungen, die auf Kommunikation in Echtzeit angewiesen sind, also Telefongespräche, Internet, Radio oder Fernsehen, drohen schon bei einem kleinen Stau auf den globalen Datenautobahnen zusammenzubrechen. Dieses alte IP-Protokoll war überhaupt nicht eingerichtet auf diese Transport von Realtime-Daten, die ja verlangen, dass ich dann auch sicherstelle, sonst klingt die Stimme verzerrt oder das Bild ist gestört, wenn das nicht in einem Streaming-Prozess wirklich kontinuierlich geliefert wird. Christoph Meinl ist Direktor des Hasso-Plattner-Instituts für Software-Systemtechnik in Potsdam und nebenbei Gründer und Vorsitzender des deutschen IPv6-Forums. So heißt die Lobbyvereinigung für die zügige Einführung eines neuen Internetprotokolls. V6 steht für Version 6. Sie wurde schon vor 10 Jahren entwickelt und soll nun tatsächlich die seit 30 Jahren gültige IP-Version 4 ablösen. Die Umstellung hat bereits begonnen und wird in einigen Jahren abgeschlossen sein. Von außen sieht man nicht, ob das nun IPv6 oder IPv4 ist. Das ist wie beim Strom, woher der Strom hergestellt ist. Wenn Sie ein Gerät betreiben, sehen Sie auch nicht. Sie sehen nur, kommt er oder kommt er nicht. Hinter den Kulissen aber wird diesen größeren Anforderungen, was ja zum Beispiel Internet vor 10 Jahren, das waren im Wesentlichen statische HTML-Seiten. Heute sind das Videos, Filme, Musik, sind das sogenannte Realtime-Data, die also in ihrem Umfang um Größenordnung umfassender sind als so eine kleine statische HTML-Seite. Und das heißt, natürlich werden leistungsstärkere Systeme im Hintergrund gebraucht. Auch wenn normale Internetnutzer die Einführung des neuen Internetprotokolls beim Surfen zunächst gar nicht bemerken, so wird es mit der Zeit doch erhebliche Auswirkungen auf Struktur und Finanzierung der Angebote im Netz haben. Denn anders als bisher werden im IPv6 nicht mehr alle Datenpakete gleich behandelt. Schon an ihrer Adresse ist erkennbar, ob es sich um Normalverkehr oder um eilbedürftiges Streaming handelt. Das ist für eine Verbesserung der Qualität durchaus sinnvoll. Technisch möglich wird aber auch die ungleiche Behandlung von Datenpaketen, je nach Absender, Empfänger, Internetzugang oder Bezahlung. Einen Vorgeschmack darauf erleben die deutschen Kunden von Vodafone. Sie können zwar per UMTS nach Lust und Laune drahtlos im Internet herumsurfen, falls Sie dabei aber den kostenlosen Skype-Telefonservice oder einen anderen Internet-Telefonanbieter aufrufen, bekommen Sie nur eine Fehlermeldung. Vodafone hält sich damit die lästige Konkurrenz vom Hals, mit der die exorbitanten Roaming-Gebühren für Auslandsgespräche am Handy umgangen werden könnten. Das ist eine Art Experimentieren. Jeder hat so seine Idee und versucht mal zu sehen, wie die wirkt. Wenn die Leute das hinnehmen, wo davon damit erfolgreich ist, dann wird es ganz schnell Nachahmer finden. Wenn die Leute es nicht hinnehmen und es einen Einbruch bei den Nutzern gibt oder bei der Nutzung gibt, dann wird auch Vodafone ganz schnell das wieder ändern. Also das ist so ein bisschen alles im Fluss, macht's aber spannend natürlich. Während das Thema in Europa bisher kaum Aufmerksamkeit findet, werden in den USA seit 2 Jahren erbitterte Debatten über die Netzneutralität geführt. In 25 Städten gab es sogar schon Demonstrationszüge. Anlass waren Internetprovider, die ihren Kunden den häufigen Download sehr großer Dateien verwehrt hatten. 6 Gesetzesinitiativen wurden von Kongressabgeordneten dazu auf den Weg gebracht. 5 sind bereits an widerstreitenden Lobbyinteressen gescheitert. Dabei geht es auch um die Frage, wie der mit wachsendem Volumen des Datenverkehrs erforderliche Ausbau der Glasfaserkabel und Internetknoten finanziert werden soll. Würden Großanbieter wie Google oder YouTube dafür zur Kasse gebeten, müssten sie künftig Nutzungsgebühren für ihre Dienste erheben. Christoph Meinl sähe darin durchaus Vorteile. Das ist in allen Bereichen der Gesellschaft, je hochwertiger das Produkt ist, umso mehr müssen sie bezahlen. Und je hochwertiger sie es bekommen, umso mehr sind sie auch bereit, es zu bezahlen. Ich glaube, bei diesen Community-Spielen wird man eine Eintrittsgebühr zahlen, um dann an sowas dabei sein. Also es werden verschiedene Modelle geben, bin ich mir weit sicher. Es wäre auch schlimm am Ende, wenn all diese tollen Inhalte nur über Werbung finanziert würden, denn der Werbemarkt ist endlich. Aber das Potenzial dieser Angebote, kulturell, Teaching, Unterhaltung, also das ist einfach viel zu groß, als dass das am Ende alles über Werbung finanzierbar ist. IPv6, die neue Version des Internetprotokolls, macht es erst möglich, Datenpakete, die zu einem bestimmten Dienst gehören, einzeln abzurechnen. Internetpionier Vinton Cerf ist strikt dagegen. Trotzdem wünscht er sich die möglichst schnelle Einführung des neuen Standards. Denn er erhöht die maximale Anzahl aller Geräte, die mit dem Internet verbunden sein können, auf 340 Sextillionen. Das ist eine Zahl mit 37 Nullen. I used to think that was enough address space so every electron could have its own web page if it wanted to. Ich dachte immer, das wären genug Adressen, um jedem Elektron die Chance auf seine eigene Website zu geben. Bis mir jemand eine E-Mail geschickt hat: Lieber Dr. Cerf, Sie Trottel, im Universum gibt es 10 hoch 88 Elektronen. Sie haben sich um 50 Nullen verschätzt. Also gut, ich behaupte das jetzt nicht mehr. Aber es sind sehr, sehr viele Adressen und es werden noch lange nach meinem Tod genug sein. Und dann ist das nicht mehr mein Problem. Und deshalb drängen wir jetzt darauf, die IP-Version 6 ans Laufen zu bringen. Bisher ist die Zahl der Internetadressen auf 3,4 Milliarden begrenzt. Das reicht nicht mehr. Denn schon heute sind über 1 Milliarde Menschen online. Dazu kommen 2,5 Milliarden Mobiltelefone. Auch viele davon verfügen über einen Internetzugang. I believe that there are going to be billions of devices on the internet. Ich glaube, es wird Milliarden Geräte im Internet geben. Wir werden mehr Geräte als Menschen im Netz haben. Sie und ich werden Dutzende Apparate mit Internetanbindung nutzen, einige im Büro, einige zu Hause, einige im Auto, einige werden wir in unserem Körper tragen. Und wenn Sie das alles zusammenzählen, also 6,5 Milliarden Menschen, multipliziert mit 20, 30, 40 solcher Geräte, dann wird das eine sehr große Zahl. Internet der Dinge heißt das Stichwort, unter dem über die Vernetzung möglichst vieler Geräte, jedes mit seiner eigenen IP-Adresse, nachgedacht wird. Ein Auto könnte so automatisch abbremsen, wenn es ein Tempo-30-Schild passiert oder von einem vorausfahrenden Fahrzeug vor einem Stau gewarnt wird. Nie wieder würde sich ein Wollpulli in die 60-Grad-Wäsche verirren und ein Kühlschrank wüsste stets, womit er gefüllt ist. You could be off at work. And the refrigerator is surfing the net. Dann könnte der Kühlschrank, während man bei der Arbeit ist, schon mal im Netz surfen und nach Rezepten suchen, die sich mit dem kochen lassen, was er enthält. Und wenn man nach Hause kommt, dann sieht man schon eine nette Liste mit Vorschlägen fürs Abendessen. Doch damit nicht genug. Vinton Cerf hat Fantasie genug, um sich auch die unangenehmen Seiten vorzustellen, die das Netz der unbegrenzten Möglichkeiten mit sich bringt. Now there's a really bad problem here. Da gibt es ein böses Problem, denn in Japan haben sie eine Badezimmerwaage mit Internetanschluss erfunden. Wenn man sich draufstellt, erkennt sie anhand des Gewichts, um welches Familienmitglied es sich handelt, und schickt die Information an den Hausarzt. Dort kommt sie in die Krankenakte und wahrscheinlich ist das sogar ganz sinnvoll, aber der Kühlschrank hängt am gleichen Netz und dann wartet er, wenn du nach Hause kommst, mit Diätrezepten auf dich oder er lässt dich einfach nicht mehr öffnen. Or maybe it just refuses to open. Welt am Draht. Wem gehört das Internet? Der Antwort auf diese Frage haben wir versucht, in dieser Sendung zumindest ein Stückchen näher zu kommen. Wenn Sie alles noch einmal in Ruhe nachlesen oder hören möchten, dann gehen Sie doch einfach auf unsere Homepage. Dort haben wir einige Links zum Thema für Sie zusammengestellt. Und dort finden Sie auch das Manuskript der Sendung und die Sendung selbst noch einmal zum Nachhören. Die Internetadresse www.swr2.de/wissen. Noch einmal www.swr2.de/wissen. Dort klicken Sie sich dann einfach bis zur Welt am Draht Homepage weiter. So, das war Welt am Draht für heute. Mein Name ist Michael Stein. Vielen Dank für Ihr Interesse. Auf Wiederhören.